am Morgen erwache, schaue ich ganz zärtlich zu dir. Wenn ich das Frühstück dir mache, spür ich die Liebe in mir. Die Liebe ist, die nie vergeht. Sing dir leise was vor, wische dir noch das Sekret von deinem Ohr. Immer treu mir sein und ich dich ewig ehren. Ich roll dich aus dem Sonnenschein, denn du beginnst zu gären. Ich halte deine zarte Hand, sag leise kleine Maus, und fang behend am Bettenrand die Flüssigkeiten auf. Schaust mich immer fragend an, da sagst du nie ein Wort. Du bist die Frau, ich bin der Mann und jagst die Fliegen fort. Ich lass meine Mutter reden, mir nicht den Spaß verkraulen. Ich kann dir noch viel Liebe geben und ich seh dir zu beim Faulen. Ja, ich seh dir zu. Ja, ich seh dir zu. Ja, ich seh dir zu beim Faulen. Ja, ich seh dir zu. Ja, ich seh dir zu. Ja, ich seh dir zu beim Faulen.